nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Dumbs bust the scientific approach to the course, and the force is centrifugal. Can you find your way through the lyrics that be catching them? Throw another rhyme across the room, they be fetching them. And they take a loss to the master. And I throw his crazy blows, and they knows I be plastering all across the room, on the ceilings and the walls too. Punk little suckers didn't know I had the gall to come around, they block with my cock diesel system and turn it up to 10 and then start to diss them. And they didn't want to battle if they did when they saw me. They'd have opened up their trunk, but they tried to ignore me. Hey little suckers, I know you hear me calling you. Thought you wanted some, but I see that you're all into frontin'. Ain't no future in your frontin', so let's get it on like Marvin Gaye. Take the cash and sit it on the hood of your wick whack, low riding Cadillac. Back up your boys and let's start the battle act like, you know, the master ace. Don't play when it come to my bass. Ah, check it out, baby, check it out, doll. Check it out, baby, check it out, doll. Check it out, baby, check it out, doll. Check it out, baby. I was born wrong. The block, like what else should a brother do? It's Saturday, it's Saturday, the heat might smother you. Rolling down my windows, yeah, I have an air conditioner, but I got the sound I want the whole world to listen to. Waiting at a red light, Kentucky Fried Chicken and blowing Fury tape and bass crazy kicking in. See this Puerto Rican Latin Chico Rico Suave in the red Corolla. Ayo, does he wanna play? Pulling up beside me, looking like he want it. Show me what you got, then watch me get up on it. Holding up traffic, but we can't hear they horns, cause he got music a grande, yeah, he got it going on. But I think I better school him, cause he don't know the time. So I'm turning up the boom, cause he cannot mess with mine. Brothers hit me hitting from like 50 blocks away. I wanna turn the heads so you know I got to play. High decibels passing through a residential district. See a few cuties and I turn it up like this quick. Meet up, meet up, man, don't sleep. I got the woofers in my Jeep. Check it out, baby, check it out, doll. Check it out, baby, check it out, doll. Check it out, baby, check it out, doll. I was born a pro. Check it out, baby, check it out, dawg. Check it out, baby, check it out, dawg. Check it out, baby, check it out, dawg. Check it out, baby, I was born a pro. Black boy, turn that shit down. You know that America don't wanna hear the sound of the bass drum. Jungle music, go back to Africa. Nigga, I'll arrest ya if you're holding up traffic. I'll be damned if I listen, so cop, save your breath. And write another ticket if you have any left. I'm breaking eardrums while I'm breaking the law. I'm disturbing all the peace, cause sister soldier said war. So catch me if you can, here's a donut. Cause once you drive away, yo, you know I'm gonna go nut. And turn it up to where it was before, nice try. But you can't stop the power of the bass in your eye. I wonder if I blasted a little Elvis Presley. Would they pull me over and attempt to arrest me? I really doubt it. They probably start dancing, jumping on my tip and pissing in their pants and wiggling and jiggling and grabbing on their pelvis. But you know my name, so you never hear no Elvis. Strictly the hardcore, dirty street level hits. Guards on my side, so watch what the devil gets. Positivity hitting 50 levels deep. Coming out the woofers in my Jeep. Check it out, baby. Check it out, dog. Check it out, dog. Check it out, baby. Check it out, dog. Check it out, baby. I was born a pro. Check it out, baby. Check it out, dog. Check it out, baby. Check it out, dog. Check it out, baby. Check it out, dog. Check it out, baby. I was born a pro. Herzlich willkommen bei Coast to Coast. Es begrüßen euch Adrian Barne und Franz Hahnemann. Wir sind die nächsten 50 Minuten für euch am Mikrofon. Was haben wir gerade gehört? Alright, zum Anfang war das ein Klassiker von Master Ace, Born to Roll. Und heute in der Sendung gibt es Folgendes. Wir haben Gäste, und zwar aus Leer. Daniel und Heiko von hiphop-leer.de sind bei uns zu Gast. und wir werden mit denen besprechen, was sie bis jetzt alles gemacht haben, was in Zukunft kommt, und sie werden Musik vorstellen. Und wir haben CDs zu verlosen, und zwar ganze 3 Stück. Ihr könnt euch jetzt schon mal die Nummer aufschreiben, aber nur aufschreiben, bitte noch nicht anrufen. 04921 für Emden, 915536. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Sendung. Und jetzt begrüßen wir unsere Gäste. Hallo Heiko. Schönen guten Tag. Hallo Daniel. Hallo. Alright, und dann fangen wir mit ein bisschen Musik an. Was habt ihr denn mitgebracht als erstes? Also als erstes haben wir den Track vom neuen Album von Koba, der ursprünglich aus Leer kommt, jetzt in Würzburg lebt, und der Track heißt The Room. In der Tür hängen Ketten, die Fenster sind verschlossen, das Licht geht nicht mehr an und meine Pflanzen vertrocknen. Ich schaue auf den Klappentext von Silent Hill 4 und es braucht ein paar Sekunden, bis ich es kapier. Jeden Morgen wach ich auf und denk, dass ich noch träume. Setz mich in die Strabber und drehe langsam Däumchen. Was ist hier real und was bilde ich mir ein? Meine Finger zucken so, als würden sie in einem Spiel sein. Ich habe eine Pumpgun, das hab ich schon gesagt. Doch ich feuer plötzlich Schüsse im Sekundentakt. Das Tageslicht verblasst und der Himmel wird zur Nacht. Das Eingangstor zur Uni ist ein dunkelroter Schacht, eingefasst in eine Fratze, die dämonisch lacht. Meine Hände sind am Zittern und die Knie werden schwach. Die Gesichter, die ich sehe, wirken seltsam bekannt. Und kaum betrete ich das Tor, fühle ich mich so seltsam krank. Verwesung liegt im Raum und ein Brechreiz schleicht sich so langsam Richtung Gaumen. Doch alles ist wie immer und die Flure klinisch weiß. Nur die Helix an der Decke reicht in einen roten Teich. Die Wendeltreppe führt hinab, doch in die falsche Richtung. Ich erinnere mich genau, denn sie lief niemals links rum. Am Fuße angekommen erkenne ich 4 deutliche Schemen. Wo sind nur meine Leute, die Asset, Press und Bene? Ich weiß nicht, was ich denke, ich fühle mich nur erinnert, dass ich all das hier kenne, obwohl es keinen Sinn macht. Die Schemen werden klar und ich sehe im Gesichter ohne Augen, ohne Mund. Trotzdem höre ich sie wispern wie an Fäden gezogen, setzen sie sich in Bewegung. Ihre ganze Art zu existieren versetzt mich in Lähmung, denn irgendetwas an ihnen scheint mir zu sehr vertraut. Und mit geschlossenen Augen beende ich das Grauen. Meine Augen und bin in meinen 4 Wänden. Ich sitz auf meinem Sofa mit Controller in den Händen. Der Fernseher zeigt kein Bild, nur einheitliches Rauschen. Und ich blick vom Schnee auf der Matscheibe rasch nach draußen. Es muss eiskalt sein und der Rahmen zugefrostet, denn das Fenster in dem Zimmer ist irgendwie verschlossen. Mit dröhnendem Schädel mach ich mich auf den Weg zur Tür und finde schwere Ketten festgemacht an meiner Tür. Ich gerate leicht in Panik, schau nervös durch den Spion und sehe in das Gesicht der Frau, die gegenüber wohnt. Ich schrei so laut ich kann und ich höre, wie sie klopft. Wieso will sie denn nicht hören? Ich verliere meinen Kopf, schalt das Radio ein. Mein Herz steht still für Sekunden. 4 Studenten sind erschossen worden, man hat sie heute gefunden. Ein Zettel auf dem Tisch sagt, ich kriege deine Seele. Und ich nehme mir ein Messer und ziehe es durch die Kehle. Die Katze hat es folgendermaßen: Wenn du Angst vor dem Tod hast und nicht loslassen willst, dann siehst du die Teufel, die dir dein Leben entreißen. Aber wenn du deinen Frieden gemacht hast, dann sind die Teufel in Wirklichkeit Engel, die dich von der Erde befreien. Hängt davon ab, wie man das sieht, das ist alles. Also mach dir keine Gedanken. Koba mit The Room aus dem am 20. Juni erscheinenden Album, das wir jetzt schon mal exklusiv reinhören konnten. Und zwar aus folgendem Grund: hiphop-leer.de macht die Promotion für Koba und erzählt uns mal, wie es dazu kam. Ja, also wir haben Koba vor circa 3-4 Jahren kennengelernt, auch über Monroe. Und er hat halt schon bei uns auf der ersten Jam gespielt, zusammen mit Pest damals aus Bonn. Und ja, nun hat er halt mal, ist er soweit, dass er ein Album aufgenommen hat. Das heißt, Die Nacht des lebenden Toten erscheint halt am 20. Juni. Sind 11 Tracks, ein Skit ist dabei und ist dann natürlich auch bei uns zu haben auf der Seite. Alles klar, du hast gerade die Jams angesprochen. Das ist ja auch die Sache, worum es bei euch hauptsächlich geht, Konzerte zu organisieren und Jams. Ja. Dann, die Leute kennen euch wahrscheinlich dann auch schon daher, weil sie auf den Konzerten waren. Aber für die, die noch nicht da waren, erzählt mal, was ihr schon alles organisiert habt. Ja, wir haben 2003 angefangen mit den Jams. Damals auf der ersten Jam hatten wir Pachel von der Ruhrpott AG da und Illo 77 und DJ Maxwell als Headliner. Und immerhin 220 Besucher im Youth Lair. Und das war natürlich schon recht erfreulich. Und das hat natürlich auch motiviert, weiterzumachen. Ja, das habt ihr organisiert in und ums Youth Lair? Richtig, ja. Also das Youth hat uns da auf jeden Fall ziemlich stark unterstützt. Also in jeder Hinsicht, werbetechnisch, finanziell natürlich auch. Und ja, es hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir 2003 gleich die zweite Jam gestartet im Herbst. Was versteht ihr denn unter Jam? War da Musik oder auch andere Bereiche des Hip-Hop vertreten? Also auf der ersten Jam war es hauptsächlich Musik, aber es waren auch ein paar Breaker da, die da doch ordentlich was gerissen haben, muss man sagen. Das haben wir eigentlich nicht mit gerechnet vorher. Okay. Wie ging es dann weiter nach der zweiten Jam? Ja, also auf der zweiten Jam wollten wir dann erstmal eine Nummer größer starten. Das heißt, wir haben uns gleich direkt RG als Headliner gebucht, wovon wir eigentlich überzeugt waren, dass es eine Menge Leute ziehen würde in einer großen Location. Also wir wollten ins Zollhaus gehen, das hat aber so nicht funktioniert, weil doch nicht so viele Karten verkauft worden sind. Mussten wir dann zurück ins Jutz gehen, hatten auch wieder so um die 220 Zuschauer. Ja, RG haben dann halt auch ja tierisch gerockt, das Konzert, und ja, wie man es halt von ihnen gewohnt ist. Und ja, wir hatten dann noch Mookie Marbles als zweiten Headliner da. Und ja, die Jam war eigentlich vom RG-Auftritt, es war ein Riesending. Aber leider nicht so viele Leute wie erwartet. Das ja, ihr habt dann danach aber noch weitergemacht, auch mit einzelnen Konzerten. Ja, richtig. Also zuletzt jetzt im Januar 2005 hatten wir Dendemann exklusiv da. Im Zollhaus war das, also Dendemann mit Mirko Moschin. Dann hat man noch Kenny da, also Mookie Marbles. Und die Diebe der Zeit aus Hamburg. Mario Biese war da und Koba und Pest eben. Ja, und da waren immerhin 450 Besucher. Das war natürlich dann recht erfreulich. Aufmerksame Hörer wissen auch darüber Bescheid. Wir haben ja ausführlich berichtet. Und dann gab es noch ein Konzert. Richtig, das letzte war Italo Reno und Germany im Jutz. Leider nur 60, 70 Zuschauer. Ja. So, dann hören wir jetzt wieder ein wenig Musik. Ja, und zwar vom wirklich super Album Zeichensprache von Mobs Wanted von ganzem Herzen. Horizontal in Richtung Freiheit mit irischen Schwimmflügeln, hab den Kopf über Wasser gehalten mit Grimmzügen. Worte, die Windmühlen, die mich trieben zu stiften, bekam mein Leben in Griff, denn ich hab die Wolken ergriffen. War fassungslos dahingestellt, alles schien so simpel. Von dann wusste ich, wenn man nicht hinfällt, dann bekommt man Trinkgeld. Ich kam mir doch nicht gleich mit, später dann im Gleichschritt. So ein Takt, der mich begleitet und Musik mit mir vereinigt. Schlagartig öffne ich meine Augen und schenke keinem Glauben. Der mir Matsch im Mund zerpresst als Winzer Weintrauben. Erlebt das Einsaugen und überfliegen mit Strophen. Melodien waren die Methoden, die mich zurück zu Boden zogen. Von fremden Energien getrieben, schrieben meine Gedanken, wollten fliehen, als sie aufstiegen, indem sie neue Wege fanden. Rap-Strophen entstanden, wie mit Losen verschwanden. Und Strom wie Steckdosen sandten, den selbst Noten erkannten. Mein langer Weg war eingeschlagen, mit vierter Augenzahl. Und der Glaube zahlte sich aus für mehr als tausendmal. Denn ich war zu oft ohne Erklärung in meinem kleinen Universum. Dann drehte ich den Vers um und fand endlich den Schwerpunkt. Like a river, I won't ever stop my flowing. Make my way. With courage, belief, but without any disguise. Von ganzem Herzen hielt ich an dem fest, was ich gefunden habe. Wunderbare Jahre flogen mit mir auf dem Blatt als Unterlage. Bin immer noch vertieft in dem, was in meinen Adern fließt. Fantasien süß wie Mandarin, führt mich ins Paradies. Vom kleinen Lausbub kam ich zu meinem Ausdruck. Hab mich einfach durchgewühlt wie ein Maulwurf und am Auszug. Ständig auf der Hut vor dem, was mich die Strecke lehrt. Schon bald darauf sah ich mein Steckenpferde als Liebe und Wettbewerb. Mein Textbuch als Tagebuch, in das ich flieh wie Fahrerflucht. Mein Radius umfasst das, was ich sagen muss. Still, Hunger der Sehnsucht wie vollgefressene Hälse. Falls ich schwanke, stütze ich mich auf meine bessere Hälfte. Bis Essen verhelfe ich mir ans Leben, ziehe Faxen, Text mit Zaubersprüchen und ein Mikrofon als Besenstiel wie Bibi Blocksberg. Alles gibt mein Kopf her, ich bin verrückt nach diesem Zeug und Texte wie ein Bekloppter. Lege Sätze gradlinig in Verbindung wie Bahngleise. An den ganzen Dreck dazwischen gehe ich ran wie Zahnseide. Talentiert als MC, das ist mein inneres Merkmal. Dazu Stimmen in Mehrzahl und sie umringen den Erdball. Time stands still and I feel I will find peace like a river. I won't ever stop my flowing, flowing. Make my way. Courage, belief, but without any disguise. Gänsehaut lässt meine Impulse weich klopfen. Tanz auf den Seiten des Windes im Mond, ich mit Schweiß tropfen. Den Stift eingestochen im Ziel, ich hätte nie vermutet, dass ich weit komm. Jetzt bin ich hier über mein Meer, so wie Poseidon. Die Zeit lief davon und es sind Zweifel gekommen. Ich wollte nur das Beste geben, hab auch reichlich genommen. Verse reichend, Herz ergreifend am Land streichen, war nicht der Fuß fassend. War die Stärke mutmachend als Anzeichen meiner geistigen Kraft. Ich hab das meiste geschafft mit Sir Melmac. Vollzog ich meine erste Heldentat. Über die Welt ragt am selben Tag das Sound wie Regenbogen. Die erste Geige spielt bei mir das Taktgefühl wie bei Beethoven. Um Ring verloren greifen und deren Köpfen auf Fleisch waren. Macht hungrig Mordeisern, die sachkundig Orden einnahmen. Die Welt ein Leichnam im Blutbad. I'm saying wie Rob Stewart auf meinem Flugblatt. Dadurch räum ich alle Neune, träum ich Träume in Schneeweiß. Komm aus dem Nichts hervor und konzentrier mich weiter auf den Steg. Greif den Herzschläge in Takt, denn ich lerne so das Sprechen. Und der Himmel spiegelt sich in diesen Meeresoberflächen. Time stands still and I feel I will find peace like a river. Mobs Wanted mit Von ganzem Herzen von seinem Album Zeichensprache. Okay, Jungs, aber als allererstes jetzt, oder natürlich nicht mehr als allererstes, aber mir ganz wichtig, wie seid ihr denn zur Hip-Hop-Musik gekommen oder zur Musik überhaupt? Denn wie wir gerade schon gehört haben, seid ihr ziemlich aktiv gewesen, steht also einiges dahinter, denke ich. Ja, also bei mir hat es so 97, 98 angefangen. Mein erstes Konzert war halt damals Fettes Brot im Zollhaus mit 1-2 im Vorprogramm. 1000 Leute waren, glaube ich, da. Und so hat es halt angefangen mit Beginner, Bambule und so weiter. So hat sich's halt aufgebaut über die Jahre. Ja, ich bin auch eigentlich so ein Kind des Hypes. Also so 99, 98 rum. Ich bin angefangen auch mit fettem Brot hören. Ich habe eigentlich auch Fettes Brot vorher schon, Nordisch bei Nature und so. Die Maxis fand ich vorher auch immer schon. Also richtig gut, dann Freundeskreis zwischendurch fand ich auch gut und dann so 98 mit dem Fettes Brot-Album, was damals rauskam, bin ich dann so immer mehr darauf gestoßen, was es Hip-Hop eigentlich ist und dass es irgendwie noch ein bisschen mehr geht als ein bisschen Musik und Sachen und sowas und dass es da noch ein bisschen mehr dahinter steht als lustige Popmusik durchs Radio und ja, das entwickelte sich dann immer weiter halt, dann bin ich irgendwann zum Army-Rap gekommen und ja, so war das. Und ihr kommt aus der Umgebung von Leer, wo kommt ihr denn genau her? Also ich komme direkt aus Leer. Okay. Ja, ich komme aus Rauderfehn. Und genau aus Rauderfehn kommen auch andere Leute, die wir ja schon kennen. Ja, genau, daher kommt auch der Monroe. Und ja, der ist halt Produzent und er produziert halt mittlerweile wirklich Beats für MCs aus ganz Deutschland, für Rasul aus München, für ja halt Kool Savage und Azad hat er für das Album was produziert. Er produziert, hat für Pachel ein komplettes Album produziert. Ja, und er hat halt auch eine Band gehabt und das waren ehemals halt Mondo und Salomon, die sich dann irgendwann in die Mind Travelers umbenannt haben. Ja, und für die Band haben sie dann auch, ja, es gab halt nicht wirklich Veröffentlichungen, es gab einmal ein kurzes Tape mit 5 Tracks, aber das Projekt hat sich auch jetzt ein wenig verlaufen anscheinend. Im Moment ist Mondo wohl sehr beschäftigt mit Beats machen für alle möglichen MCs in ganz Deutschland und das Projekt selber läuft im Moment wohl nicht mehr anscheinend. Alright, da hören wir mal einen Tune von denen, von wann ist der denn? Weißt du das? Der müsste so ungefähr von 2002, 2003 sein. Von den Mind Travelers und heißt Get Minded. Ja, ja, ja. Mind Travelers. Monroe Productions, CSP an den Cuts. Ich nehme den letzten Zug nach Nimmerland, bevor ich einsteige. Der letzte Eintrag in mein Tagebuch, bevor ich reinschreibe. Der letzte Tag in meinem Leben war kein Tag der Freiheit. Schließe ich die Augen, um zu sehen, was mitgeht und was da bleibt. Wollte jeden Tag leben, als wenn's mein letzter wäre. So tun, als hätte ich alles gegeben und bräuchte gar nichts mehr. Wie war das noch? Ich war zerwacht, auch meine Augen schwer. Mehr, als ich mit ihnen sah, das war schon Ewigkeiten her. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, außer mir selbst. Mir fest, so machte das Angebot, Seele gegen die Welt. Er gab mir zwar, was ich wollte, doch hatte mir nicht erzählt, dass mein Leben von mir gespielt und mein Schatten für immer fehlen wird. Die Dinge hatten sich verändert in der letzten Zeit. Ich sah das Bild im Spiegel, nur noch selten, was ich damit mein. Langsam erkannte ich den Abgrund zwischen mir, so weit ich wollte Brücken schlagen, doch ich wusste, dass das niemals reicht. Give me some time, I need to get away. Took time to develop my pictures in dark rooms. The world looks scary, it's because it is. Just give a listen, you will find them what you've been missing. Yo. Ich dachte zunehmend weniger übers Leben nach. Sicherlich war ich mir nicht mehr sicher, wozu ich fähig war. Verlor allmählich mein Bewusstsein und mit jedem Tag verblasste die Erinnerung ein Stück, bis sie im Nebel lag. Ich sehe noch oft in die Vergangenheit, doch was ich sah, das hilft mir nicht, auch weiter zu begreifen, wer ich wirklich war. Ich war gefangen und das allein durch meine Gegenwart. Gelegentlich nahm ich den Umriss meiner Seele wahr. Folgte dem Schein meines Daseins, täusche mich selbst. Wusste meistens nicht mal, ob es Licht war, das mein Vater hält. Die Frage ist am Ende nur, wohin der Apfel fällt, wenn sich ein Fremder in den Schatten seines Doppelgängers stellt. Wen soll ich suchen und was finden in der Einsamkeit? Zwei schneiden ein Schwert, ich bohr das Herz der Unvollkommenheit. Letztendlich ist es nicht mehr viel, was da noch übrig bleibt. Also nur ich selbst, dann mein Geist und die Dunkelheit. Get lost, sometimes I need to get away. Took time to develop my pictures in dark rooms. The world looks scary, it's because it is. Just give a listen, you will find out what you've been missing. Das schwarze Wasser treibt die Blätter langsam vor sich her. Der Wind, der sie ans Brachte, weht sie nun zurück aufs weite Meer. Das Ende meistens unerreichbar, denn der Weg ist schwer. Die Suche nach sich selbst ist oft eine Reise ohne Wiederkehr. Für mich zwischen Raum und Zeit, du weißt nicht, wer ich bin. Das Ding ist, manchmal bin ich, manchmal bleib ich weg und mittendrin. Ich suche im Nebel meines Wissens die Erkenntnis und verliere manchmal die Faden zu mir selbst. Ist echt gespenstisch. Ich hab mir oft gewünscht, ich könnte durch die Wolken schauen. Die Schatten würden Lichter und die Dämmerung zum Morgengrauen. Ich hab schon oft versucht, Beziehungen zu mir aufzubauen und machte mit mir selber Schluss, der Grund mangelndes Selbstvertrauen. Manchmal da frage ich mich, wo war ich und wo soll ich hin? Vielleicht bin ich mehr für mich, der ich nicht mehr bin. Hab mich verloren, wo ist der Ausweg aus dem Labyrinth? Ich könnte ewig suchen und nicht wissen, was ich wieder will. Sometimes I need to get away. Took time to develop my pictures in dark rooms. The world looks scary, it's because it is. Give a listen, you will find out what you've been missing. Uhr, das waren die Mind Travelers mit Get Minded exklusiv bei Coast to Coast. Und Heiko, Daniel, ihr habt jetzt viele Konzerte organisiert und mit vielen Künstlern Umgang gehabt. Sind denn auch irgendwelche so Star-Allüren-Geschichten passiert? Zum Beispiel mal, dass irgendein Hotelzimmer verwüstet wurde oder sowas. Habt ihr so Sachen jetzt mitbekommen? Ja, also beim letzten Konzert, da legst du gar nicht so falsch mit deiner Vermutung. Da ist wohl, ich will jetzt den Namen des Künstlers nicht nennen, aber da ist wohl ein antiker Bilderrahmen im Wert von 400 Euro zu Bruch gegangen. Oh, das war schon nicht schlecht. Aber immerhin hat er die Kosten am Ende doch noch getragen. Okay. Ansonsten aber ganz passable Menschen alles, ansonsten oder? Alle sehr nett und so weiter. Ja. Also nichts Besonderes. Also ihr könnt das jedem empfehlen, auch selber aktiv zu werden und sich zum eigenen Jugendzentrum zu bewegen. Und versuchen, Konzerte zu organisieren. Auf jeden Fall. Also wenn man die Möglichkeit hatte, sollte man es auf jeden Fall nutzen. Ja. Ja, genau, ihr macht das ja auch nicht komplett allein, sondern in Zusammenarbeit mit dem Jutz in Leer. Wie läuft? Ja. Also das Jutz, ich kenne den Chef halt schon ziemlich lange jetzt. Ich war jetzt auch Zivildienstleistender da. Und so ist halt zustande gekommen, dass er angeboten hat, dass wir mal eine Veranstaltung organisieren. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Und das heißt, ihr seid auch finanziell unabhängig und tragt persönlich kein Risiko mit eurem Geldbeutel. Das ist richtig, ja. Okay. Ihr wollt noch ein Lied spielen? Was wollen wir denn noch hören? Sammy Deluxe? Ja, wir können wohl erstmal das vom neuen Mixtape von Sammy Deluxe den Track spielen auf Und der ist zusammen mit Icy Ice das erste Feature seit, ja, ich glaube seit 4 oder 5 Jahren, was die zusammen machen. Der Beat ist wieder von Monroe aus Rauderfehn. Und ja, genau. Und den können wir jetzt eigentlich auch mal abspielen. Cool. We're gonna make mistakes, but so does everyone. We're gonna make mistakes. We're gonna make mistakes. But so does everyone. So does everyone. Just because I wanna be. Es ist lang her, dass wir zu zweit auf einem Beat waren. Zu zweit in einer Booth, an einem Mic, auf einem Beat, ja. Heute sieht man sich selten, na die Zeiten sind anders. Damals hingen wir alle zusammen und wohnen gleich nebeneinander. Auch als noch keiner bekannt war, heute sind wir beide bekannt, ja. Und ich geb nicht mal an, nein, ich bin einfach nur dankbar. Bin dankbar für die Unterstützung, dankbar für all die Tipps und dankbar für die Kritik und auch dankbar für all die Trips. Trips? Nein, ich rede nicht von chemischen Drogen. Ich rede von großen Konzerten und Touren, auf die wir fuhren. Damals in unserer Jugend auf dem Weg hier nach oben. Ich nehm Abstand und reflektiere. So stehen diese Strophen, es ist wahr. Denn ich fühle es, denke, schreibe es und spit es. Und fokussiere mich auf die Fans, statt all die Scheiße im Bild. Denn ich soll verdammt sein, wenn ich diese Chance nicht nutze. Auf deinem Antrieb damals spielen sie heute die Songs in den Clubs und singen. Oh, denn alles hat sich verändert. Du hast ja keiner dran geglaubt. Jetzt hat sich Platz gewendet. Wir haben es alles wachsen sehen. Von den verrotteten Clubs hin zu den riesigen Hallen, zu den Top of the Pops. Und wir haben unser Ding gemacht und sind euch treu geblieben. Haben euch was mitgebracht, haben ein Lied für euch geschrieben. Yeah, yeah, yeah. Ja, sag oh Mann, Dan, das sind Young und Sam. Zwei Hände reichen nicht aus, zu zählen, wie lange wir uns kennen. Die zwei, die nie ohne Cap und Sneakers das Haus verlassen, sind nebeneinander in Hamburg, Erpendorf aufgewachsen. Allein unter Poppern, die spielten Tennis und Golf. Die hielten hier Viertel sauber und wir taggen es voll. Ja, ich musste mir schmunzeln, blick ich weit zurück. Mann, ich bin auf dem Masterpack von Dynamite Deluxe. Ich sag nur wickeder MC, MC's are me. Zum Glücklichsein brauchen wir nur genug Beats und Weed. Wir haben nichts verdient und waren krass naiv. Hatten für Hip-Hop mehr Liebe über als ganz Paris. Mann, wir haben so viel erlebt, wir haben so viel gesehen. Und heute sehen wir uns nur noch, wenn wir auf einer Bühne stehen. Noch diese drei letzten Jahre sind mit diesem Lied abgehakt. Die beiden Hamburger Könige sind wieder am Start und sagen: Oh, denn alles hat sich verändert. Zuerst hat keiner dran geglaubt. Jetzt hat es Platz gewendet. Wir haben es alles wachsen sehen. Von den verrotteten Clubs hin zu den riesigen Hallen, zu den Top of the Pops. Und wir haben unser Ding gemacht und sind euch treu geblieben. Haben euch was mitgebracht, haben ein Lied für euch geschrieben. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Und ich weiß noch, wie ich im Basement saß. Weggeplaced vom Gras und schwer gepisst von all den A&Rs. Denn keiner wollte uns sein. Shit, wir wollten nur scheinen. Damals ging's alles um Musik, nicht um die goldene Scheibe. Oh ja, ich hab die Demos verschickt, bekam Absagen zurück. Dann haben wir's selber gemacht, verkauft 10.000 Stück. Und überhaupt nicht als Manager, was für ein absurder Witz. Das ist wie ein Cabrio kaufen, wenn du ein Hamburger bist. Yeah, es fing an mit kleinen Shows im Trockenblock. Wir fuhren durchs Land mit 1, 2 und Doppelkopf. Damals hatte Jochen auf Dreads, Tropfen, Mittelscheitel. Ich hab gepackte Klamotten und war noch nicht so weit. Und ich hatte Haare und baute Instrumentale auf Sampler mit so viel Speicher wie Handys haben heutzutage. Ja, und wir hocken bei Schnabel und klotzen Wordcup auf Kabel und diskutieren die Frage: Ey Mann, wie komm ich am Bargeld? Wir sagen: Oh, denn alles hat sich verändert. Zuerst hat keiner dran geglaubt. Jetzt hat es Platz gewendet. Wir haben es alles wachsen sehen. Von den verrotteten Club hin zu den riesigen Hallen, zu den Top of the Pops. Und wir haben unser Ding gemacht und sind euch treu geblieben. Haben euch was mitgebracht, haben ein Lied für euch geschrieben. Yeah. Monroe. So, das war Sammy Deluxe featuring Icy Ice mit dem Track Lang ist her von seinem Tape, das da heißt So Deluxe, So Glorious. Korrekt. Hiphop-leer.de ist die Internetseite. Richtig. Auf der man euch besuchen kann. Ja. Und da ist ein. Habt ihr einen Artikel reingenommen von der OZ, glaube ich? Ja. Über euch. Und wie kam das denn? Haben findige ostfriesische Journalisten, sind die auf euch zugegangen? Ja, der recht bekannte OZ-Journalist Jochen Brandt vom Leserstrahl hat vor 2 Wochen vorm Konzert mal bei uns angefragt, ob er uns sich mal interviewen könnte, wird gerne was bringen. Das haben wir natürlich gerne angenommen, ist natürlich auch gute Werbung fürs Konzert gewesen. Ja. Und entspricht es alles der Wahrheit, was da so drin steht in dem Artikel? Größtenteils, ja. Okay. Alright, Leute, als nächstes gibt es jetzt ein bisschen mehr elektronische Musik. Und zwar kommt die von E-Gum, so heißt die Band. Ist erschienen auf Klein Records. Das Label von den Sofa Surfers sagt vielleicht einigen was. Und E-Gum ist ein Künstlerkollektiv, vor allem von Hans Platzgumer und Jens Döring. wirken aber auch noch andere Leute mit. Ja, und die produzieren elektronisch, haben eine sehr schöne multimediale Live-Show und sind auch schon auf vielen Festivals aufgetreten und releasen jetzt ihr allererstes Album. Ist jetzt Anfang 2005 erschienen. Da hören wir mal in den letzten Track rein. Der heißt I Belong. Okay, das war Igam mit dem Lied I Belong von ihrem Album Keyboard Lies und das gibt es jetzt hier bei uns zu gewinnen. Ruft an unter der 04921915536 und während wir die Anrufe entgegennehmen, hören wir vom J-Love Album featuring Dendemann das Lied. Viel Spaß. Wir schreiben das Jahr 2005. Deutscher Hip-Hop ist gespalten. Disney ist als PR-Wunderwaffe etabliert. Okay. Also machen wir mit. Aus dem Kreis der Ersten, Dendemann. Let's go. Mann, Mann, Mann, Mann. Es geht nicht gegen dich als... Es ist einfach nur so, dass... Ich pass auf. Es tut mir leid. Sorry, ey, doch ich find mich einfach besser als dich. Es tut mir leid. Entschuldigung, doch deine Reime fesseln mich nicht. Es tut mir leid. Sorry, ey, doch ich find mich einfach besser als dich. Es tut mir leid. Entschuldigung, doch dein Text hält nicht, was er verspricht. Normal komm ich mit dem Check diesen Scheiß und so. Doch heute sag ich nur leck mich, du weißt schon wo. Du bist, du bist, ich perfekt wie ein Kreis und so. Hab ich halt den 360 Grad heißen Flow. Natürlich auch die Technik, die Styles und so. Und schon deshalb steigere ich das Rap, nicht das Preisniveau. Von deinen Gigs ist tatsächlich das meiste Show. Wann spülst du endlich diesen schrecklichen Scheiß ins Klo? Denn Flavor stinkt so dreckig wie Eigenlob. Wer zur Hölle sagt dir nur täglich, mach weiter so. Dein Flow ist erstens eckig und zweitens tot. Manchmal denk ich echt, ich sprech mit ner Scheibe Brot. Unter deinem Durek steckt sicher reichlich Stroh. Egal was du versagst, kläglich dabei, mein Sohn. Ist dir denn der Track nicht Beweis genug? Wenn du Liebe willst, man versteck dich im Speichelzug. Es tut mir leid. Sorry, ey, doch ich find mich einfach besser als dich. Es tut mir leid. Entschuldigung, doch deine Reime fesseln mich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigung, doch dein Text hält nicht, was er verspricht. Es ist wie Planten und Blumen, wenn ich einen Text runterschreibe, weil das Querulantentum nur so wächst und gedeiht. Man braucht nur ran zu zoomen, gerade jetzt um die Zeit. Gibt's aus gutem Grund so viel ätzenden Halt. Also wie viel Ärsche leckst du bereits? Und wenn ich schon mal nachfrag, wie schmeckt so viel Scheiß? Rauch mal einen Stick, trink einen Packs und sei breit. Denn wenn du und deine Homies dann relaxed und ein Seid, ja dann lässt dir ein Beat und flexst rum am Mic. Und wie von Geisterhand sind die Tracks rund und tight. Nur leider unterschätzt du dabei, dass es vielen Ohren ein Gefühl von Krätze verleiht. Lock dich lieber mal ins Netz und zum Streit. Vielleicht hat irgendwer in einem Chatroom grad Zeit. Ich hoffe mal, jetzt checkst du's soweit. Mann, ich mach mir einfach Sorgen, wie du rappst, tut mir leid. Es tut mir leid. Sorry, doch yeah. Ich find mich einfach besser als dich. Es tut mir leid. Entschuldigung, doch deine Reime fesseln mich nicht. Es tut mir leid. Sorry, doch ich find mich einfach besser als dich. Es tut mir leid. Entschuldigung, doch dein Text hält nicht, was yeah. Er verspricht. Es tut mir leid, J-Love featuring Dendemann. Hip-Hop Leer, hiphop-leer.de, die Anlaufstelle für alle Hip-Hop-bezogenen Sachen hier in der Region. Und wie war das nochmal mit dem Koba-Album? Das Koba-Album ab dem 20.06. bei uns erhältlich auf der Seite. Das, wer Interesse hat, kann sich auch noch das Album von Mafio bestellen, von den russischen Rappern aus Leer. Und über Anregungen, Lob, Kritik freuen wir uns auch immer sehr. Das einfach übers Gästebuch oder Kontaktformular. Es ist auch für jeden, der einen Künstler kennt, von dem er glaubt, er hat genug Anziehungskraft, um hier ein Konzert zu starten, möglich, Wünsche zu äußern im Guestbook zum Beispiel oder euch eine E-Mail zu schreiben und euch zu kontaktieren. Ja, auf jeden Fall. Das kann jeder gerne machen. Okay. Ihr habt noch ein ganz interessantes Lied oder jedenfalls ein Lied mit einer interessanten Geschichte mitgebracht. Ja, also wir haben einen Song von Mos Def mitgebracht, das heißt Sunshine ist von Kanye West produziert auf dem neuen Mos Def Album drauf, das The New Danger heißt, ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen und Mos Def ist ab morgen zu sehen in einem Kinofilm und zwar in Per Anhalter durch die Galaxis, die Verfilmung zum Buch von Douglas Adams, also wirklich ein sehr gutes Buch, sollte jeder mal lesen, auch die vier nachfolgenden Werke, die noch in die Reihe gehören. Absolut zu empfehlen. Auch andere Werke von dem Autor sprühen einfach von seinem ganz speziellen Witz und Charme und der Satire. Ja, genau. Und ja, den Film sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Bester britischer Humor und ja, wirklich. Mos Def spielt wen? Mos Def spielt den Ford Prefect. Das ist ein außerirdischer Freund vom Hauptdarsteller, der schon seit 15 Jahren auf der Erde wohnt. Oh Mann, so lange. Ja. Alright, dann spielen wir jetzt von Mos Def Sunshine. Y'all. Turn me up on the top a little bit, dawg. I want them to know, I want them to hear this one. Loud and clear, bright and early. Listen, I don't hate players. I don't love the game. I'm the shot clock, way above the game. To be point blank with you, motherfuck the game. I got all this work on me, I ain't come for play. You can show the little shorties how you bump and fake. But dawg, not to death, I'm not impressed. I'm not amused, I'm not confused. I'm not the dude, I'm grown man minutes. I am not in school. Put your hand down, young'un, this is not for you.

Aber wenn du sie nicht schlagen kannst, schlag dich auf ihre Seite oder stirb verschanzt. Mein Gehirn verwanzt, trotzdem glaube ich nicht an den Vierlefanz. Alles nur ein Verwirrspiel, damit du dich nicht konzentrieren kannst. Meine Wurzeln vor vielen hundert Jahren ausgerissen, ich hab mich nach Hirn verpflanzt. Gebe in den Tag hinein, aber nicht als ob's kein Morgen gibt. Guck mal, mein Pai, als er heimging und mir am Mai mit all den Sorgen blieb. Um uns herum mehr Hass und Intrigen, als es in ganz Dortmund gibt. Und wirklich nichts mehr war in Ordnung, außer meines Forschungstriebs. Und ich ging der Sache auf den Grund, den sich gar versank im Bodenlosen. Dachte über jeden Scheiß, wenn man nach, sitzte mich nicht auf meinen Hosenboden. Verpasste jeden Ton die Note der Melancholie, die mir Sehnsucht verlieh. Durch Millionen Bossa Nova Strophen, du Brasil. Jetzt bin ich hier, Muito longe da minha Familie. Identität tabiert, wie mit dem Rasiermesser, was meine Seele zitiert. Abgeschnitten von meinem Ursprung, der anscheinend keine Träne verliert. Das ist ein Schiff, das auf mich wartet, aber ich stehe nicht am Pier. Schnee wehen, des babylonischen Bordells lassen meine und deine Seele aspieren. Ihr seht das Spiegelbild der eingefrorenen Seele mir. Wärme fühle ich nur im poetischen Gestell. Durch den Schnee weh mit eingefrorenen Seelen. Verlassen von denen, die den verlorenen Weg wählen. Ich will keinem Kind Pfade zeigen müssen, die nicht mein sind. Auch wenn ich allein bin, weiß ich, dass ich Sinn und Heim finde. Unerkenntliches für Menschen mein Menschliches. Du lebst mit mir und kennst mich nicht, verständlich ist. Die Fremde, denn wir pushen oberflächliches. Du warst berechtigt dich zu urteilen ohne klare Sicht, der nicht ersichtlich ist. Der Kern, der mein afrikanisches, bagandisches, bambaklanisches Vermächtnis ist. Bilder, Flut, unverdauter Zeiten, wenn Gedächtnis spricht. Was meine Seele plagt und was im Kreis der Zeit berechnet ist. Meine Seele in Ketten, denn ich zirkuliere in Sklaverei. Am Ausbruch bin ich wie groß mental dabei. Zwischen Licht und Hure Babylons in mir passiert brutaler Fight. Bin traktiert, totales Leid. Mein Leben macht mich schizophren und legt die Seele auf Eis. Sehn mich meist nach Gegensatz von dem, was ich gebe, preis. Zelebrier Spagat, denn ich behandel Themen in Schweiß. Kaum meinen eigenen Schritten, kaum seitdem ich's weiß. Durch den Schnee weh, mit eingefrorenen Seelen. Verlassen von denen, die den verlorenen Weg wählen. Ich will keinem Kind Pfade zeigen müssen, die nicht mein sind. Auch wenn ich allein bin, weiß ich, dass ich Sinn und Heim finde. Diese Schnee weh, des babylonischen Bordells lassen meine und deine Seele aspieren. Ihr seht das Spiegelbild der eingefrorenen Seele mir. Wärme fühle ich nur im poetischen Gestell. Also begonnen mir die Umstände meines Seins zu verschleiern. Desweilen fing ich an, unter Bewusstsein zu leiden. Beeinträchtigt durch Zeigen eure Idealvorstellung von Schönheiten, die sich mit meinen Eigenschaften und Neigungen keins überschneiden. Mein Geist in Agonie beim Filtern, wenn ich meinte steigen. Die mein Wesen nicht entsprechend heiß bespalten. Da sie töten Kind in mir und mich zugleich enthalten. Vor Frost bewahren, mir lehrten nicht am heißen Herz zu frieren. Mir sagten sie, ich soll aufhören, umherzugehen und mehr studieren. Aber was lerne ich nie? Die richtigen Quellen sind mir wichtig, alles andere wird mich mehr verwirren. Eure Träume, dass ihr auf unserer Fährte wert verwerfen. Wir haben viel Zeit in euch investiert, aber werden nicht mehr verlieren. Hermetisch abgeriegelt, sind Erfahrung und Gedanken gut vom Einfluss der Außenwelt, die man blasphemisch hat geregelt. Sind im Labyrinth, wo wir Tritt vermeiden. Hab kapiert wie er, ich muss mein eigenes Schicksal leiden. Durch den Schnee weh, mit eingefrorenen Seelen. Verlassen von denen, die den verlorenen Weg wählen. Ich will keinem Kind Pfade zeigen müssen, die nicht mein sind. Auch wenn ich allein bin, weiß ich, dass ich Sinn und Heim finde. Diese Schnee weh, des babylonischen Bordells lassen meine und deine Seele aspieren. Ihr seht das Spiegelbild der eingefrorenen Seele mir. Wärme fühle ich nur im poetischen Gestell. Alright, Leute, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und die Sendung ist schon wieder fast vorbei. In 7 Minuten ist es um 10. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei unseren Leuten hier im Studio. Was gibt's denn in Zukunft so noch von euch? Habt ihr noch was vor? Ja, eigentlich schon. Wir würden vielleicht Clouseau machen im nächsten Jahr. Alright. Und wenn Dendemann auf Tour geht, dann werden wir auch alles dran setzen, den nochmal nach Leer zu holen nächstes Jahr. Okay. Dendemann war auch schon öfter hier, oder? Den kennen ja, die schon Leute 6-7 Mal ungefähr. Alright. Und Clouseau ist auf jeden Fall auch gute Qualität. Hat uns gut gefallen, haben wir auch schon was von gespielt. Ansonsten, wollt ihr noch irgendwas loswerden, hä? Ja, wir grüßen alle Hörer natürlich und fleißig auf unsere Seite surfen, hiphop-leer.de. Genau, immer wieder mal nachschauen, es gibt immer wieder neue Informationen zu Konzerten, auch hier in der Umgebung, nicht nur in Leer, vielleicht auch mal in Oldenburg oder in Bremen. Also wenn mal jemand was richtig Gutes sehen will, dann mal auf jeden Fall vorbeigucken. Die Seite ist auch verlinkt auf unserer Seite www.coastradio.de. Da findet ihr noch weitere Infos zur Sendung, natürlich die Playlists und weitere interessante Links. Und vergesst das Koba-Album nicht, ab 20.06. bei hiphop-lea.de zu bestellen. Alright, das Ono-Album ist übrigens ebenfalls rausgegangen an Christian. Viele Grüße. Peace. Yes, und dann rinsen wir noch in Tun zum Schluss. Jetzt wird es wieder ein bisschen elektronischer. Und zwar ist gerade eben die neue Phantom Noise-Platte rausgekommen. Phantom Noise Nummer 11. Schon ein ziemlich bekanntes Elektronik-Label aus Leipzig inzwischen. Wird gemacht von LXC. Genauso wie das Sublabel Alpha Cut, wo Derber Drum Bass rauskommt. Auf Phantom Noise allerdings kommt immer viel interessante Elektronik in verschiedenen Stilen heraus und auf der Platte jetzt sind auch 6 verschiedene Remixe und wir spielen das Stück von LXC, ziemlich tiefer Elektro-Tune, finde ich. Und dann sagen wir auf Wiedersehen. Ha? In einer Woche hört ihr an gleicher Stelle Manifesto und in 14 Tagen wieder um 21.05 Uhr Coast to Coast. Genau, und zwar haben wir dann exklusiv für euch ein Interview mit Anael und Jaen vom Peripherique-Label. Und die sind ja eine relativ junge Gruppe, also junge Künstler. Und die rappen auf Französisch und Deutsch und singen dazu. Und es ist wirklich sehr interessant. Und wir werden euch dann ihr Album vorstellen. Und wir freuen uns schon richtig darauf. Das ist wirklich kulturell wertvolles Zeug, was die machen. Auch schön Frankreich, Deutschland verbindend. Und ja, da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Alright, dann macht's gut. Peace. Danke an hiphoplayer.de. Ciao. Tschüss. We'll be right back.